solches Asyl kriegt hierzulande jeder hergelaufen. Der Kanaille, die eigenen Bürger, der politisch verfolgt, das ist die Kehrseite der Goldmedaille. Hunderte aufrechte Nationalisten hocken hinter Gittern und Stacheldraht. Das ist die Realität in diesem sogenannten Rechtsstaat. Freiheit für alle Nationalisten, lasst unsere Kameraden raus. Freiheit für alle Nationalisten, brecht die Ketten, macht die Gefängnistore auf. Menschenrechtsorganisationen, längst gekauft und korrumpiert, kümmern sich einen Dreck darum, was in Österreich passiert. Die Menschenrechte sind doch teilbar, sie gelten da nur für Kanaken und Zecken. Doch wirklich Andersdenkende lässt das Regime im Knast verrecken. Freiheit für alle Nationalisten, lasst unsere Kameraden raus. Freiheit für alle Nationalisten, brecht die Ketten, mach die Gefängnistore auf. Jeden Tag beugt ihr das Recht von euren Gummiparagraphen. Bist du deutsch und national, dann setzt es harte Strafen. Ne unabhängige Justiz gibt es nur auf dem Papier. Furchtbare Juristen, das seid ihr! Freiheit für alle Nationalisten, lasst unsere Kameraden raus. Freiheit für alle Nationalisten, brecht die Ketten. Freiheit für alle Nationalisten, lasst unsere Kameraden raus. Freiheit für alle Nationalisten, brecht die Ketten, macht die Gefängnistore auf.